Wecker klingelt, fall aus dem Bett, esse fix. Treppe runter, guck, was im Briefkasten ist. Wieder mal ein Brief vom Vermieter für mich. Wieder mal die Miete zu niedrig. Was? Keine Kohle, keine Kredite, keine Miete, kein Nerv. Nein, nein, von mir kriegt er nix. Ich will wohnen, ich will leben, ich will lieben, das wär's. Nee, nee, von mir kriegt er nix. Forum, eine Stadt für alle. Du suchst bezahlbaren Wohnraum, weil du neu in Marburg bist, weil du dir deine alte Wohnung nicht mehr leisten kannst oder weil dir die Nebenkosten auf die Nerven gehen. Du suchst Räume, um dich mit anderen Menschen zu treffen, für eine Gruppe, für Konzerte oder eine Werkstatt. Oder bist du einfach unzufrieden damit, dass nur Menschen mit hohem Einkommen ihre Wohnträume verwirklichen können? Dass die Busse nur in der Innenstadt häufig genug fahren, dass Kultur und Wohnen eher nach wirtschaftlichen Kriterien verwaltet werden und nicht nach den Bedürfnissen derer, die sie benutzen. Dass die Stadt ihre Häuser und Räume immer mehr an Privatinvestierende verscherbelt. Wir kritisieren das genauso und wollen nicht tatenlos zugucken und uns dem entgegenstellen. Deshalb laden wir, die Recht auf Stadtbewegung Marburg, ein zum alternativen runden Tisch, dem Forum Eine Stadt für alle. Termin: der 1. März um 13.30 Uhr in der Alten Mensa in der Reitgasse 11. Bisher dachten wir dabei unter anderem an Themen wie bedürfnisgerechtes Wohnen, Mobilität, Stadtentwicklung, Mietpreise und Freiräume. Den Ausklang findet das Forum einen Tag später, am 2. März. Um 11 Uhr treffen wir uns zum Austausch und gemütlichen Beisammensein zu einem Brunch in der Baribar im Gehwerk. Nähere Informationen findet ihr unter www.raumklinik.wordpress.com. Kommt vorbei und bringt euch ein! Für eine Stadt für alle! Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene.